Einigkeit, Recht und Freiheit sind die höchsten Werte in diesem mach so freien Land. Doch tanzt du aus der Reihe, so wird dir Zorn geweckt. Denn anders denken als der Mainstream ist politisch nicht korrekt. Geht dir die Heimat über alles, geht deine Liebe dem Vaterland, dann wirst du isoliert, steht mit dem Rücken an der Wand. Denn zu schützen, was man liebt, ist das Normalste, was es gibt. Ich hoffe so von Herzen, dass die Wahrheit siegt, steht zum Vaterland. Ein Gefühl ganz tief in dir, das am Masse auf der Welt, jede Nation daran festhält. Deutschland, Deutschland, über alles. Das klingt doch gut und tut doch gar nicht weh. Drum tanz ruhig aus der Reihe, dann wittert dir Zorn geweckt. Denn anders denken als der Mainstream ist absolut korrekt. Dir geht die Heimat über alles, dir liegt was am Vaterland. Dann bist du all isoliert. Doch nimmst du ein Schicksal in die Hand. Denn zu schützen, was man liebt, ist das Normalste, was es gibt. Ich hoffe so von Herzen, dass die Wahrheit siegt, steht zum Vaterland. Ein Gefühl ganz tief in dir, das Normalste auf der Welt, jede Nation daran festhält, nur ihr Frage stellt. Steht zum Vaterland, ein Gefühl ganz tief in dir, das der Masse auf der Welt. Steht zum Vaterland, ein Gefühl ganz tief in dir, das der Masse auf der Welt.